Den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von White Denim, Juana Molina, Yuck, Dead Gaze von Fink und von Christopher Oström, um nur einige hier noch zu nennen. Gerade eben gab es Musik von Mazzy Star, die Band um Hope Sandoval und Dave Roback melden sich nach einer halben Ewigkeit mit einem neuen Album zurück, das heißt Seasons of Your Day. Da war mal gerade der Track Common Burn zu hören. David Roback sammelte Anfang der 80er Jahre mit Rain Parade erste musikalische Erfahrung, gründete dann mit Kendra Smith die großartige Band Opal. Smith stieg dann Ende der 80er aus Opal aus und Hope Sandoval nahm ihren Platz ein. Aus Opal wurden dann Mazzy Star, die musikalisch an den Output von Opal nahtlos anknüpften und in den 90ern dann drei Alben veröffentlichten, die als Blaupause des Dream Pop betrachtet werden können. Sandoval gastierte nebenbei erfolgreich als Sängerin bei The Jesus and Mary Chain und hatte mit Charterfolg und auch mit Heroinabhängigkeit zu kämpfen. Und Mazzy Star wurden erstmal auf Eis gelegt. Und dass sie jetzt ihr viertes Werk vorlegen, darf schon als kleines Wunder bezeichnet werden. Es ist vor allen Dingen auch Colm O'Kloysock zu danken. Der Schlagzeuger von My Bloody Valentine ist bereits seit Jahren der Partner von Hope Sandoval, auch bei ihrer Band Hope Sandoval and the Warm Inventions. Und nur auch bei Mazzy Star mit an Bord dabei. Er wird die treibende Kraft sein hier bei diesem neuesten Werk, dass es nochmal zustande gekommen ist. Bleibt die Frage, was eigentlich aus Kendra Smith geworden ist, die ja damals Vorgängerin von Hope Sandoval war. Nach ihrem letzten Album Five Ways of Disappearing, erschien 1995, ist sie als Musikerin nicht mehr in Erscheinung getreten und soll irgendwo im Norden von Kalifornien ohne Strom im Wald leben. Tja, der Albumtitel hier also als Self-Fulfilling Prophecy sozusagen. Self-Fulfilling Prophecy, so muss es heißen. Hier geht's weiter beim Sunday Service mit To Pick a Piper. Das war der Track South to Polynesia von Pick a Piper. Hinter Pick a Piper verbirgt sich Brad Weber, ein kanadischer Musiker und Produzent, ansonsten Schlagzeuger ist bei Caribou, der ja eigentlich ganz ähnliche Musik macht, irgendwie zwischen klassischem Songwriting und elektronischen, ja, Tanzflächen füllern, nicht wirklich, weil es dann doch zu Indie klingt, aber schon sehr rhythmisch von der Textur her. Genauso geht es auch bei dem Album, bei dem selbstbetitelten von Pick a Piper zu Werke. Gute Platte, aber kommt doch nicht ganz an Caribou ran, einfach dann doch mehr Erfahrung. Dan Snaith, der eigentliche Chef von Brad Weber hier von Pick a Piper. White Denim sind eine Band aus Austin, Texas, die zu viert sind und mal gerne in die Gitarrenseiten reinhauen, und das machen sie seit 2008, zumindest da wurde ihr Debütalbum Workout Holiday veröffentlicht. Großartige Platte, großartige Liveband. Jetzt sind sie zurück mit Corsi Kerner Lemonade, inzwischen auch schon die vierte, fünfte, vielleicht sogar sechste Platte, weiß ich gar nicht genau. Und was ich immer so ein bisschen am Problem habe mit White Denim, ist, dass sie dann doch ein bisschen zu niedlich klingen von den Sounds her. Ich habe einen Track rausgesucht, der nicht wirklich stellvertretend ist, das neue Album, aber der so ein bisschen entspannter klingt. Hier kommen White Denim mit A Place to Start. I found a reason to live long ago. I'm still looking for a place to start. The only thing I can give to you are the bits of this broken heart. I'll always be on the mend. There'll always be a part of what we are. I'll always be needing you. Much more so when we're apart. And if I ever start to change for the worse, show me something real. I'll do my best to turn it around and get back to you. Try to let you lead the way. With every effort of my body, with every word that I don't say, let me not miss an invitation. In any moment of every day. And if I ever start to change for the worse, show me something real. I'll do my best to turn it around and get back to you. We'll be right back. place to start. Ein Track vom neuesten White Denim Album, das heißt Corsicana Lemonade. Und wie gesagt, der Track nicht wirklich repräsentativ für den Rest des Albums. Da gibt es eigentlich sonst eher so Blues-Rock-infizierte Geschichten, aber ja, wie gesagt, nicht ganz so meine Baustelle dann leider. Mit Yuck geht's weiter. Eine Band aus London, die vor, weiß ich gar nicht, 2 Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht hat, welches dann auch ziemlich, ja, nicht britisch, sondern eher amerikanische Verweise aufwies, wie, weiß ich nicht, Dinosaur Jr., Pavement, Sonic Youth, das waren so die Querverweise. Jetzt gibt's mit, wie heißt das Ding hier, Glow and Behold, die neue Platte von Yuck, und immerhin durften sie gerade eben in Berlin im Vorprogramm der Pixies auftreten, 2-mal. Hier kommt Yuck mit ihrem Track Lose My Breath. Oh, Ihr hört den Sunday Service und es ist Zeit hier an dieser Stelle, um zu unserem Album der Woche zu kommen. Das ist von Jamin Jamin oder Jamon Jamon ausgesprochen. Ich glaube eher nicht so französisch. Jamin Jamin sind eine Band aus Kopenhagen, aus Stockholm kommen sie, aus Schweden. Haben mit The Wilderness 2010 ihr Debütalbum veröffentlicht und jetzt gerade mit IUSU oder Yusu, ich weiß nicht, was das heißen soll, ihr zweites Werk vorgelegt. Davon gerade der Track Wishing Bone zu hören. Sehr schöne, teilweise sehr introvertierte Musik. Hier ein weiterer Track von dieser Band Clear Up. Clear up. ein Track von Jamin auf ihrem neuesten Album IUSU sind die Stockholmer sogar von einem Quartett zum Quintett herangewachsen und machen musikalisch eigentlich genau da weiter, wo sie vorher mit This Wilderness aufgehört haben. Die Musik erinnert sehr stark an das, was man von Bands wie John of Arc zum Beispiel kennt. Die Band um die beiden Brüder Kinsella aus Chicago haben in den 90er Jahren Prinzip so Math-Rock gemacht, gepaart, aber dann auch mit ganz viel Pop-Sensibilität und ganz viel Jazz-Einflüssen. Jetzt sind Jamin vielleicht weniger den Math-Rock verpflichtet, sondern vielleicht eher der Pop-Sensibilität, aber das machen sie eigentlich mit einem ganz, ganz großen Selbstverständnis, ähnlich wie das John of Arc damals auch schon hingekriegt haben. Also tolle Platte hier auf jeden Fall. Über die Band habe ich noch nicht viel rausgefunden, auf jeden Fall, dass diese Platte sehr, sehr gut klingt, das kann ich euch verraten. Noch ein Track von Jamin, Money for Problems. Jamin waren das mit Money for Problems auf dem Album IUSU oder vielleicht auch Yuzu ausgesprochen, gibt's zwischen Shoegazer, Gitarrensounds und polyrhythmischen Schlagzeugern alles zu hören. Tolle Platte, Platte der Woche, deshalb auch hier bei uns in der Sendung beim Sunday Service zu mir auf der Homepage unter sundayservice.de. Juana Molina ist eine großartige Künstlerin aus Argentinien und veröffentlicht diese Woche mit Wet 21 ihr neuestes Album, hier ihr Track Eras. Come. Musik aus Schweden. Das war Christopher Åström mit seinem Track 27. Nicht wirklich neu, sondern schon ein paar Jahre älter. Erschien 2009 auf dem Album Sinker Dust im Original und jetzt nochmal auf einer Compilation drauf. Die nennt sich An Introduction to Christopher Åström. Der Herr macht seit 96 Solo-Musik, vorher mit Fireside. Eher so im Hardcore-Indie-Bereich aktiv gewesen, solo, seitdem als Singer-Songwriter, sehr erfolgreich. Und ja, dieses Album hier gibt es als Doppelalbum mit locker mal 35 Tracks drauf. Und da gibt es wirklich viel gute Musik zu entdecken. An Introduction to Christopher Åström, für alle auf jeden Fall zu empfehlen, die den Herrn noch nicht kennen. Hier kommen Dead Gaze mit ihrem Track You'll Carry On Real Nice. You'll Carry On Real Nice findet hier ein gewisser Cole Furlow. Der verbirgt sich hinter diesem Projekt Dead Gaze, die gerade eben mit Brain Holiday, ich glaube, ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Und dieser Cole Furlow, schon so ziemlicher DIY-Maniac. DIY unterwegs ist auch ein gewisser Mark Rigelsford. Der kommt aus Manchester und sein Projekt nennt sich Magic Arm. Da erschien vor 4 Jahren das Debütalbum Make Lists Do Something. Jetzt gibt es den Nachfolger. Images Rolling heißt dieses Werk. Und hier kommen Magic Arm mit dem Track Is History. Das waren gerade eben Magic Arm mit dem Track Is History. Das Ganze von der wirklich ziemlich netten Platte Images Rolling. Der Sunday Service neigt sich dem Ende. Letzter Track heute kommt von Fink, der Künstler aus England, hat gerade in Amsterdam mit The Royal Concertgebou Orchestra eine Live-Platte eingespielt, mit natürlich bekannten Songs drauf. Das Ganze nennt sich dann Live in Concert und Fink mit Orchester, das passt musikalisch ganz gut. Track heißt Yesterday Was Hard on All of Us und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Do we go from here? Where do we go? And is it real or just something we think we know? Where are we going now? Where do we go? Because if it's the same as yesterday, you know I'm out, but just so you know. Because our paths are crossed. Yesterday was our and all of us. And all of us. Can you trust? And is it real or just something from Wonderland? Who can you trust, my dear sweet flower? Who can you trust? From cradle to grave, from ashes to ashes, from dust to dust. Because our paths they crossed. Yeah, yeah. Yesterday was our and all of us. Trust and nothing we can sell, that's for sure. How do we get out? How do we move around with all these eyes on us? Tell you what, you go first, almost like it's kind of ours, but they crossed, yeah, yeah. Yesterday was ours and all of us. And all of us, yeah, yeah. And all of us. And all of us. All of us and all of us. And all of us and all of us and all of us. And all of us. Thank you.